Minute aus, man kann nicht mal raus. Das Spiel kann man in der Weiche mal zeigen, ob man es doch gefangen. Ich weiß, warum ich komme, dass man nicht gefangen. Doch eine Stunde Stimme, ich war ganz woanders. Im Land und Terror, das was die Frau hinauf an der Stadt, die war drin, die ganz gefangen. Gefangen, und ich weiß, warum ich komme, dass man nicht gefangen. Doch eine Stunde. Gefangen, muss die verloren kommen, das soll mich gefangen, niemals so stumm.